Kundgabe 5023. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.12.1950. Merkmal der Wahrheit der Kundgaben: Liebe, Gnade, Barmherzigkeit. So ihr wisset, dass ich zu euch spreche, glaubet ihr. Doch so euch noch Zweifel befallen, zweifelt ihr auch, dass ich der Geber dessen bin, was euch zugeht. Und so ist es darum wichtig, zuerst eine Prüfung anzustellen, das heißt, die Merkmale zu beachten, die mich selbst als Geber beweisen. Der Geist in euch berät euch recht, so ihr ihn wirken lasset bei jeder Prüfung. Er wird euch hinweisen auf Irrtum und Lüge, wo solche zuweilen die Wahrheit begleiten als Einwirken böser Kräfte. Ziehet also den Geist in euch zu Rate, das heißt, verbindet euch mit mir, dem Vatergeist, von Ewigkeit, so wie ihr Aufschluss begehret. Die sichersten Merkmale des Urquells, der Wahrhaftigkeit, sind meine Barmherzigkeit und Liebe, deren immer Erwähnung getan wird. Mein liebevolles und barmherziges Wesen lässet keines meiner Geschöpfe fallen, sowie noch eine Möglichkeit zur Rettung besteht. Dennoch beachte ich den freien Willen dieser Geschöpfe und gleiche mich ihm an. Darum erscheinen euch Kundgaben als zweifelhaft, wenn sie euch irdisch anmuten, aber als vom geistigen Reich stammend euch als Wahrheit dargeboten werden. So wie ich selbst in solchen Kundgaben als endlos gütig hingestellt werde, sind es keine schlechten Kräfte, sondern Lichtwesen, die in der Wahrheit stehen, stellen euch die jenseitigen Erlebnisse so vor Augen, wie sie euch verständlich sind, weil ihr als Mensch niemals eine rechte Vorstellung für das geistige Reich haben werdet, da dies weit über euer Fassungsvermögen geht. Alle suchenden und mir willensmäßig ergebenen Menschen schütze ich wahrlich davor, von finsteren Kräften in ein Lügengewebe verflochten zu werden, das ihren Seelen schaden könnte. Wer die Wahrheit sucht, dem nahe ich selbst mich, der ich die ewige Wahrheit bin, spreche aber dennoch zu den Menschen in einer ihnen verständlichen Sprache, die sie auch im jenseitigen Reich als wahrheitsgemäß erkennen werden, selbst wenn ihnen dort andere Begriffe aufgehen, die eben nur im geistigen Reich bestehen und den Menschen auf Erden nur in Bildern vergleichsweise dargestellt werden können. Doch sie entsprechen der Wahrheit und können daher unbedenklich als durch meinen Willen den Menschen zugeführt angesehen werden, solange das eine Merkmal nicht fehlt, dass ich selbst stets zu erkennen bin als Liebe, Gnade und Barmherzigkeit, als Vater, der seine Kinder zu gewinnen sucht. Dann brauchet ihr keinen Irrtum zu fürchten. Dann bin ich selbst es, der euch diese Kundgaben aus dem geistigen Reich zuführt, weil ich es weiß, wann sie euch zum Heil der Seele gereichen. Amen.